Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden mit Musik übers Schütteln und geschüttelt werden. Am Mikrofon ist Michael Frank. My music is the healing music. It makes the blind see, the lame walk, and the dumb and the deep hear and talk. Ow, ow, ow, my, my, my, my, my. Ooh, a whole lot of shaking going on. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Richard hat gerade nochmal das Motto der heutigen Soundcheck-Folge genannt, Whole Lotta Shakin' Goin' On. Ausschließlich Songs zum Thema Schütteln gibt's heute Nacht hier im Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Whole Lotta Shakin' Goin' On war der erste Hit von Jerry Lee Lewis gewesen, selber geschrieben hat er ihn aber auch nicht. 1957 war das. Little Richard hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar erfolgreiche Singles veröffentlicht. Die Whole Lotta Shakin'-Version gerade, inklusive des Hinweises auf die heilende Kraft seiner Musik, nahm Little Richard am 25. Januar 1967 in einem Studio in Hollywood auf. Die Aufforderung Shake It Baby begegnet in mehreren Kulturen. Shake That Thing ist der Wortlaut der nächsten Nummer. Shake that thing, miss, can I shake that thing, miss, and I better shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca, woman, shake that thing, miss, can I shake that thing, miss, and I better shake that thing, yeah, Donna, Jody and Rebecca, woman, shake that thing, miss, can I shake that. Yeah. उठे जग सारा इस जवानी ने आना नहीं दोबारा इस जवानी ने आना नहीं दोबारा रुक मस्तानी ने shake that thing miss gonna gonna shake that thing miss gonna gonna shake that thing yeah da da da do it on Rebecca Till the early morn, let's get it on, let's get it on. Till the early morn, girl, it's all good, just turn me on. Let's get it on, till the early morn, girl, it's all good, just turn me on. Hope that the putty are Jahr erschien bei dem Londoner Label Ruthless Records während der Bhangra-Trendwelle ein Sampler mit Fusionen von westlichen Streetbeats und Melodien mit Wurzeln in der Musiktradition des indischen Subkontinents. Kuldeep Purewal war das gerade mit dem Track Ice Yavani. Was das heißt, kann ich leider nicht sagen. Deutlich ist aber die englische Mitteilung zu hören, Shake That Thing. Da vermutlich nicht der Cocktail-Shaker gemeint ist, ist anzunehmen, dass Teile der Anatomie des Gegenübers in Bewegung gesetzt werden sollen, vielleicht beim Tanzvergnügen oder bei anderen Gelegenheiten. Weniger angenehm ist es, wenn man wegen Kälte oder Katastrophen am ganzen Körper zittert. Shaking all over heißt es im nächsten Song, Shaking all over with the funny stuff. Ein kurzer Anruf beim Sänger und Komponisten des Songs war mir leider nicht möglich, insofern hilft vielleicht etwas Fantasie, um hinter die Bedeutung von Funny Stuff zu kommen. Den Helden schüttelt es vermutlich nicht, weil er die Witz- und Cartoon-Seite seiner Tageszeitung liest. Denkbar wäre, dass er sich etwas einverleibt hat, das unruhig macht. Vielleicht ist es körpereigenes Adrenalin oder ist das bittere Ironie und er schüttelt sich, weil die Weltlage so bedrohlich ist. Die Musik klingt auf jeden Fall nicht freudig erregt. Außerdem spielt der Text auf Samuel Becketts Drama über die Absurditäten menschlicher Existenz an, Warten auf Godot. Ich persönlich glaube, dass dies die Gedanken eines Sterbenden sind. Ich treibe weit weg vom Planeten Erde, meine Hand in einer Tasche voller Dreck. Ich zittere am ganzen Körper mit dem komischen Zeugs. Ich erklimme die Moore von East Anglia und die Norfolk Broads, warte auf Godot an den Niagara-Fällen. Ich darf nicht zu spät zur Karawane kommen, darf nicht zu früh für den Müllmann sein. Ich habe dir eine Menge Gründe dafür genannt zu gehen. Du kommst zurück mit dem Stempel Adresse unbekannt, eingeklemmt zwischen einer Frage der Ehre und dem stillen Zeichen des Mediziners. Du sitzt allein bei der Ampel. Der Schmerz ist echt. Du bist weiß wie ein Geist. Thank you. Awesome. Das war John Cale mit einem Song seines letztjährigen Albums Hobo Sapiens. Caravan heißt das Stück. Shaking All Over with the Funny Stuff singt Cale an einer Stelle und das hat wenig mit Vergnügen zu tun. Um einen Shakedown of Communication geht's jetzt. Das Lexikon verrät, dass dieser Begriff so etwas wie Notlager bedeuten kann, im amerikanischen Slang aber auch Ausplünderung oder Durchsuchung. An einer anderen Stelle des Songs ist vom Zusammenbruch der Kommunikation die Rede. Komm schon, schwing dich auf meine Wellenlänge ein, versuch's doch mal. Ich fühle, wie Kommunikation zerbricht. Möchtest du nicht meinen Rhythmus mitklopfen? Streng dich doch ein bisschen an. Du hast dein Gehirn in einen Käfig gesteckt, ein paar Luftlöcher hast du gelassen, um ab und zu eine frische Brise reinzulassen. Du empfängst ihre Informationen, bist froh, von deren Lügen das Gehirn gewaschen zu kriegen, von ihrer bedeutungslosen Moral, die unter dem Deckmantel der Vernunft präsentiert wird. Yeah. Das waren die Au Pairs aus England anno 1982 mit einem Song aus ihrem Album Sense and Sensuality, zu Deutsch etwa Vernunft und Sinnlichkeit. Shakedown heißt der Song, der zu hören war. Es geht darin um die Zerstörung von Kommunikation. Einerseits durch die Lügen und Gehirnwäsche regierender Kreise, andererseits durch das Nichtstun der Staatsbürgerinnen und Bürger. Formuliert wurde das, wie gesagt, von den Au Pairs, und zwar angesichts Margaret Thatcher und Ronald Reagans. So heißt es in dem Song: Du hast dich in Apathie eingewickelt, die ist wie ein ewiges Leichentuch. Deine Zukunft liegt in den Händen des Schicksals. Du treibst weiter auf derselben benebelten Wolke, wachst auf, wenn es zu spät ist. Wenn Gott Thatcher gemacht hat, wer erschuf Reagan? Stand es in den Sternen? Nach dem großen Knall trinken wir Tee im Himmel. Que sera, sera. Soweit Leslie Woods, Paul Foad, Jane Munro und Pete Hammond alias die Au Pairs 1982 in Shakedown. Lauter Songs mit Schütteleien und Erschütterungen gibt's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Im nächsten Song geht's wieder mehr um private Beziehungen. Auf unsicherem Boden fühlt sich der Held der nächsten Nummer, und zwar, weil die geliebte Person ihn verlassen hat. Standing on Shaky Ground. Yeah. why somebody's leaving. Somewhere somebody leaving my Canada town. Somewhere somebody falling. Aus den 80er Jahren war das in der heutigen Schüttelrevue im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Los ging's mit Shaky Ground in der Version von Frankie Miller aus dem Jahr 1986. Das Copyright des Songs ist auch 1974 datiert. Einer der drei Autoren war der Funkadelic-Gitarrist Eddie Hazel. Nach Frankie Miller gab's All Shook Down, einen Song von The Screaming Blue Messiah, von deren Album Bikini Red aus dem Jahr 1987. Die meisten Songs zum Thema Shake fanden sich in den Blues- und Soul-Funk-Ecken meiner Sammlung. Tanzen und Sex durften die vorderen Plätze der Shake-Liste einnehmen. Lillian Glynn lässt auf jeden Fall wenig Zweifel aufkommen, worum es geht. Shake it down. It's red hot and it's got what the folks all crave. Grab your gal, rail down, down, shake her east and west. Let me show it, then you'll know it. Oh, so different from the rest. I call it shake it down. Buzz like a bee, shake it down. Don't move your knee. Hold me close, dance it real slow. The longer you keep shaking, say the longer I can go. Oh, shake it down. Get in a swing. Shake it down, it's the real thing. Get in line all the time with the dance call. Shake it down, I mean, with the dance call. Shake it down, oh, shake it down, as much as you please. Shake it down. Just spread your grief. Hold it tight. It's up to you. Now whip it to a jelly. Now that's what you got to do. Oh, shake it hot. Turn on the screen. Then you got a dance that's a dream. Come on, baby, it's the talk of the town. And show 'em how to shake it down, I mean. Show 'em how to shake it down. Oh, shake it down. Just lose control. Shake it down. Forget your soul. Make a rest. It ain't no sin. If you want to shake it right, you got to let it soak in. Oh, shake it down. You know the place. Shake it down. I don't need no space. Ride together in any kind of weather. When you start to shake it down, I mean, when you start to shake it down. Get out of that bed, wash your face and hands. Pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. I can't believe my eyes, all of this belongs to you. I believe to the soul you know it now. Turner am 19. April 1951 in einem New Yorker Plattenstudio. Shake, Rattle and Roll. 1954 wurde die Nummer ein großer Hit für Turner. Wenige Monate danach kam die Version von Bill Haley in die Charts. Turners Erfolg war auf die Rhythm and Blues Charts beschränkt. Haley dürfte mit dem Einzug in die Popcharts mehr und andere Leute erreicht haben. Vor Big Joe Turner sang Lillian Glynn Shake It Down, einen eigenen Song, den sie vor fast 76 Jahren in New Orleans aufgenommen hat, 1928. Es gibt eine ganze Reihe von Songs, die die Tanzart Shake empfehlen oder Variationen davon. Fast immer erklären die Nummern, wie die Tanzschritte aussehen und wie viel Spaß der Tanz macht. Hier erstmal der Erdbeben-Shake. Musik. Das waren The Undisputed Truth unter der Ägide von Produzent und Songschreiber Norman Whitfield. Von dem Album Cosmic Truth gab es den Song Earthquake Shake. Das Album von The Undisputed Truth erschien 1975. Das Plattenlabel Motown war damals bereits von Detroit nach Los Angeles umgezogen. Die Spezialisten des englischen Labels Ace Records haben schon etliche prima annotierte Songsammlungen zusammengestellt. Die zwei Einzel-CDs Land of Thousand Dances Volume 1 and 2 bieten insgesamt 60 Nummern zwischen Twist und obskureren Tanzmoden. Und natürlich wird da auch viel geshaked. For goodness sake. Shake, shake with all of your might, and then you shake. Yeah, you shake. Yeah, this ain't no thing. The hippie, hippie shake. With all of your might and then you shake. Woo! Yeah, you shake. Yeah, this is no fake. The hippie, hippie shake. the hippie, hippie shit. The hippie, hippie shit. Shaking Going On ist das Motto der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Zwei Nummern gab es gerade hintereinander. Hippie Hippie Shake in der Originalversion von Chan Romero aus dem Jahre 1959 und Shake a Tail Feather, das Original von The Five Deutones aus dem Jahr 1963. Mehr von diesem Song im zweiten Teil dieser Soundcheck-Folge nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Der Song Shakin' All Over war 1960 ein Nummer 1-Hit in England für Johnny Kidd and the Pirates. Ursache für den Schüttelanfall ist natürlich die Angebetete, zum Beispiel, wenn sie ganz nah an den Helden rangeht. Die Musik und die Konstellation Power Trio plus Sänger hatten weitreichenden Einfluss. 8 Jahre nach Johnny Kidds Hit spielten 4 Engländer in New York den Song Shakin' All Over am 5. April 1968 im New Yorker Fillmore East. Eine angemessenere Formulierung wäre, sie ließen den Song explodieren. Bis zu den Nachrichten also The Who, Shakin' All Over.